Es ist nicht nur ein Positionspapier, es ist ein deutlicher Hinweis und eine Warnung vor einer Zeitenwende, was der Bundesverband der deutschen Industrie da vorgelegt hat. Wie gehen wir mit Chinas staatlich gelenkter Volkswirtschaft um, lautet der Untertitel des Papiers. Die Volksrepublik etabliert ihr eigenes politisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches Modell, sagt BDI-Präsident Dieter Kempf, und das dürfe man nicht einfach ausblenden. Ich freue mich erstmal über den Schritt, den der BDI geht, denn wir erleben tatsächlich, dass China wirtschaftlich immer stärker wird, sagt der Vorsitzende der CDU-CSU-Abgeordneten im Europaparlament und Handelsexperte Daniel Kaspari im Deutschlandfunk, um dann sogleich anzufügen, dass die Wirtschaftsverbände in der Vergangenheit oft genug auf der Bremse standen, wenn Brüssel gegen Dumpingstrategien vorgehen oder den Marktzugang für staatlich subventionierte Unternehmen aus dem Ausland beschränken wollte. Was ich verhindern möchte, ist, dass der Eindruck entsteht, wir Europäer hätten da jahrelang nichts gemacht, sondern nein, wir haben unser Anti-Dumping-Instrument immer weiter geschärft. Und es ist aber oft auch die deutsche Industrie, die dann sagt, ja, aber nutzt dieses Anti-Dumping-Instrument bitte nicht. Aber in dem Forderungskatalog des Industrieverbandes geht es jetzt genau darum, das Beihilferecht der Europäischen Union und die Antisubventionsinstrumente so zu schärfen, dass Europa effektiv gegen Firmen vorgehen könne, die nicht in der EU produzieren und nur durch staatliche Subventionen wirklich konkurrenzfähig sein. Außerdem fordert der Verband eine erweiterte Subventionskontrolle, mit der staatlich finanzierte Übernahmen europäischer Technologieunternehmen in jedem Fall untersucht und notfalls verhindert werden sollen. Dabei hat das Bundeskabinett erst im Dezember eine Novelle der Außenwirtschaftsverordnung beschlossen, bei der die Schwelle, ab der die Bundesregierung einen Anteilserwerb durch einen Investor aus dem Nicht-EU-Ausland prüfen kann, auf 10% verringert wurde. Und das erneut nicht ohne Widerstand der Wirtschaft. Der BDI fordert auch, die EU-Fusionskontrolle zu reformieren, um den chinesischen Bemühungen im weltweiten Maßstab Großkonzerne zu schmieden, entgegentreten zu können. Der geplante Zusammenschluss der Zugsparten von Siemens und Alstom aus Frankreich wäre ein Beispiel dafür und eine mögliche Antwort auf die Konkurrenz durch den weltgrößten Bahnkonzern CRRC aus China. Das Projekt wird derzeit von den EU-Wettbewerbshütern geprüft, die dabei jedoch zuerst den Markt in der EU als Maßstab haben. Der Verband der Maschinenbauer unterstützt das Papier, zumal erklärt, das Ziel der chinesischen Regierung sei, ausländische Technologien vom Markt zu verdrängen und durch einheimische zu ersetzen. Kritik kommt dagegen vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Mit dem Vorstoß werde ein anderer Zungenschlag in die Diskussion gebracht, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Dreyer gegenüber Reuters. Man müsse aber immer bedenken, dass China der wichtigste Handelspartner sei und deshalb müsse man auch da jedes Wort auf die Goldwaage legen.